Die Campus Radio Kiel WG. Heute Stromerzeugung. Ey Kati, kann ich mir mal kurz dein Meerschweinchen ausleihen? Was hast du bitte mit Mümmel vor? Zeige ich euch gleich. Also kann ich Mümmel kurz haben? Ungern? Na, aber okay. Also da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob er als Informatikstudent jetzt einen Computer für Meerschweinchen gebaut hat. Was ist das denn? Ein Laufrad? Mümmel ist doch keine Rennmaus. Was soll das werden? Wartet ab. So, jetzt den hier noch reinstecken. Alter, ein Kabel? Willst du mein Meerschweinchen grillen? Soll das ein elektrischer Stuhl sein? Was? Nein, natürlich nicht, das Gegenteil. So, Mümmel, jetzt geh mal schön laufen. Das klappt nie. Oh. Oh, offenbar mag Mümmel doch laufen. Sehr faszinierend. Noch ein bisschen schneller, Mümmel. Ha! Seht ihr? Ich lade jetzt mein Handy durch den am Laufrad angeschlossenen Dynamo. Das ist jetzt doch mal nachhaltig, oder? Du erzeugst Strom mit meinem Meerschweinchen. Wie lange soll ich denn jetzt bitte rennen, damit dein Handy voll ist? Warte. Milliampere mal Zeit plus Verlust. Dazu noch die Reibungsverluste, Ladeleistung. Ja, also so insgesamt 2 Tage am Stück. Basti, wie viel kostet der Strom aus der Steckdose dafür? So um die 2 Cent. Und was meinst du, was das Meerschweinchenfutter kostet, wenn Mümmel 2 Tage lang marschieren soll? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mehr. Nun nimm das Ding weg und lass Mümmel zufrieden. Da will man mal die Welt verbessern und dann sowas. Dieses WG-Leben ist nie einfach.